alte Stadt sieht aus wie damals, als ich dem Zug entsteig am Bahnhof. Um mich zu treffen, kam meine Mama und mein Papa. Ich schau die Straße lang und seh dann Mary. Goldenes Haar und Lippen wie Cherry. Oh, ist schön zu fühlen, das grüne Gras so aus. Ja, alle kamen, um zu sehen mich, Hände reichend, lächeln freundlich. Oh, ist schön zu fühlen, das grüne Gras so aus. Das alte Haus, es steht noch immer, auch wenn die Farbe trocken und rissig. Und der alte Eichenbaum, an dem ich immer spielte. Ja, geh den Weg zusammen mit meiner süßen Mary. Goldenes Haar und Lippen wie Cherry. Oh, ist schön zu fühlen, das grüne Gras so aus. Ja, alle kamen, um zu sehen mich, Hände reichen. Lächeln freundlich, oh, ist schön zu fühlen, das grüne Gras so aus. Dann ich erwache und seh mich um, seh vier graue Wände um mich herum, und ich erkenne, dass ich doch nur träumte. Denn da ist ein Wärter und ein betrübter Pate. Arme nahm mit mir, so bricht der Tag an. Noch einmal werd ich fühlen, das grüne Gras so aus. Ja, alle kamen, um zu sehen mich im Schatten des alten Eichenbaums, und sie liegen mich und das grüne Gras.